Rosen blühen im Schnee, golden strahlt ein See. Wie kann das geschehen? Sonne in der Nacht, die den Mond bewahrt. All das hab ich heute gesehen. Da fällt mir ein, Schuld ist immer nur Amour. Manchen Taten verzaubert die Liebe. Tausend Wunder seh ich immer zu, wo ich geh, wo ich steh, was ich tu. Mir fällt ein, Schuld ist immer nur Amour. Wenn ich heute so wie auf Wolken geh, das liegt immer nur, das liegt rund um die Uhr, an Love, an Liebe, an Amour. Lautes Stadtgewühl, ich hör Orgelspiel, wie kann das geschehen? Hinter Neonlicht lächelt dein Gesicht. Nein, ich kann mich selbst nicht mehr verstehen. Da fällt mir ein, Schuld ist immer nur L'amour. Manchen Taten verzaubert die Liebe. Tausend Wunder seh ich immer zu, wo ich geh, wo ich steh, was ich tu. Mir fällt ein, Schuld ist immer nur L'amour. Wenn ich heut so wie auf Wolken geh, das liegt immer nur, das liegt rund um die Uhr, an Love, an Liebe, an L'amour. Glaub mir, Schuld ist immer nur L'amour. Manchen Tagen verzaubert die Liebe. Tausend Wunder seh ich immer zu, wo ich geh, wo ich steh, was ich tu. Mir fällt ein, Schuld ist immer nur L'amour. Wenn ich heut so wie auf Wolken geh, das liegt immer nur, das liegt rund um die Uhr, an Love, an Liebe, an Amour.